Erster in Antiochia waren Leute, die der Gemeinde halfen. Es waren Barnabas, Simeon, Lucius, Manan und Saulus. Zweiter, die Leute beteten und fasteten für den Herrn. Der Heilige Geist sagte, Barnabas und Saulus sollen eine besondere Arbeit für mich machen. Dritter, die Leute fasteten, beteten und legten ihre Hände auf Barnabas und Saulus. Dann schickten sie sie weg. Vierter, der Heilige Geist schickte Barnabas und Saulus weg. Sie gingen nach Seleukia und dann mit dem Schiff nach Zypern. Fünfter, in Salamis erzählten sie in den Kirchen von Jesus. Johannes half ihnen dabei. Sechster, sie reisten über die ganze Insel bis nach Paphos. Dort trafen sie einen Mann, der zaubern konnte. Er war ein Jude und sagte Lügen. Sein Name war Bar-Jesus. Siebter, Bar-Jesus war bei Sergius Paulus, einem wichtigen Mann. Sergius Paulus war klug und wollte von Barnabas und Saulus von Gott hören. Achter, aber Elymas, das ist der andere Name von dem Zauberer, war gegen Barnabas und Saulus. Er wollte nicht, dass der wichtige Mann an Jesus glaubt. Neunter, Saulus, der auch Paulus genannt wurde, war voll mit dem Heiligen Geist. Er sah Elymas böse an. Zehnter, Paulus sagte, du bist voll Lügen und Böses. Du bist wie der Teufel und hast alles Gute. Hör auf, die Wahrheit zu verdrehen. Elfter, Paulus sagte, der Herr wird dich bestrafen. Du wirst blind sein und die Sonne nicht sehen, für eine Zeit. Sofort wurde Elymas blind und konnte nichts sehen. Er suchte jemanden, der ihn führen konnte. Zwölfter, der wichtige Mann sah, was passiert war, und glaubte an Jesus. Er war sehr überrascht von dem, was er über den Herrn lernte. Dreizehnter, Paulus und seine Freunde fuhren mit dem Schiff von Paphos weg. Sie kamen nach Perge. Johannes ging zurück nach Jerusalem. 14. Paulus und Barnabas gingen von Perge nach Antiochia. Am Sabbat gingen sie in die Kirche und setzten sich. 15. Nachdem die Leute aus dem Gesetz und den Propheten gelesen hatten, sagten die Leiter der Kirche zu Paulus und Barnabas, Brüder, wenn ihr etwas sagen wollt, um die Leute zu ermutigen, dann sprecht. 16. Paulus stand auf, hob seine Hand und sagte, Israeliten und alle, die Gott ehren, hört zu. 17. Der Gott von Israel hat unsere Vorfahren ausgesucht. Er hat ihnen geholfen, als sie in Ägypten waren. Er hat sie mit großer Macht aus Ägypten geführt. 18. Gott hat sich 40 Jahre lang um sie in der Wüste gekümmert. 19. Gott hat 7 Völker im Land Kanaan vernichtet. Dann hat er das Land den Israeliten gegeben. 20. Das dauerte etwa 450 Jahre. Danach gab Gott ihnen Richter, bis zu dem Propheten Samuel. 21. Dann wollten die Israeliten einen König. Gott gab ihnen Saul, den Sohn von Kis, aus dem Stamm Benjamin. Er war 40 Jahre lang König. 22. Gott nahm Saul weg und machte David zum König. Gott sagte über David, ich habe David gefunden, den Sohn von Jessai. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich will. 23. Gott hat versprochen, dass ein Retter aus Davids Familie kommen wird. Dieser Retter ist Jesus. 24. Bevor Jesus kam, hat Johannes den Leuten gesagt, dass sie ihre Sünden bereuen und sich taufen lassen sollen. 25. Als Johannes seine Arbeit beendet hatte, sagte er, ihr denkt vielleicht, ich bin der Retter. Aber ich bin es nicht. Nach mir kommt jemand, der viel wichtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, um seine Schuhe auszuziehen. 26. Brüder, ihr Nachkommen von Abraham und alle, die Gott ehren, hört zu. Gott hat uns diese gute Nachricht geschickt. 27. Die Leute in Jerusalem und ihre Anführer haben Jesus nicht erkannt. Sie haben die Worte der Propheten nicht verstanden, obwohl sie jeden Sabbat in der Kirche gelesen werden. Sie haben Jesus verurteilt. 28. Sie fanden keinen Grund, Jesus zu töten. Aber sie baten Pilatus, ihn zu töten. 29. Sie taten alles, was über Jesus in der Bibel steht. Dann nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. 31. Aber Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. 31. Jesus zeigte sich viele Tage lang den Leuten, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gekommen waren. Diese Leute erzählen jetzt allen von Jesus. 32. Wir erzählen euch die gute Nachricht. Gott hat unseren Vorfahren etwas versprochen. 33. Gott hat dieses Versprechen für uns erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat. In der Bibel steht, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. 34. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, damit er nicht im Grab verwest. Gott hat gesagt, ich werde euch die sicheren Segnungen geben, die ich David versprochen habe. 35. In der Bibel steht auch, du wirst nicht zulassen, dass dein heiliger Diener im Grab verwest. 36. David hat zu seiner Zeit Gottes Willen getan. Dann ist er gestorben und wurde bei seinen Vorfahren begraben. Sein Körper ist verwest. 37. Aber Jesus, den Gott auferweckt hat, ist nicht verwest. 38. Brüder, ihr sollt wissen, durch Jesus können eure Sünden vergeben werden. Das sagen wir euch. 39. Jeder, der an Jesus glaubt, wird von allen Sünden freigesprochen. Das Gesetz von Mose konnte das nicht tun. 40. Passt auf, dass euch nicht das passiert, was die Propheten gesagt haben. 41. Ihr Verächter, seht, staunt und sterbt. Denn ich tue etwas in eurer Zeit, das ihr niemals glauben würdet, selbst wenn man es euch erzählt. 42. Als Paulus und Barnabas die Kirche verließen, baten die Leute sie, am nächsten Sabbat wieder über diese Dinge zu sprechen. 43. Nach dem Gottesdienst gingen viele Juden und Leute, die an Gott glaubten, mit Paulus und Barnabas. Paulus und Barnabas ermutigten sie, an Gottes Gnade festzuhalten. 44. Am nächsten Sabbat kamen fast alle Leute in der Stadt, um Gottes Wort zu hören. 45. Die Juden sahen die vielen Leute und wurden neidisch. Sie sagten Schlechtes über das, was Paulus sagte, und beleidigten ihn. 46. Paulus und Barnabas sagten mutig, wir mussten euch zuerst von Gott erzählen. Aber ihr wollt nicht zuhören und denkt, ihr seid das ewige Leben nicht wert. Deshalb gehen wir jetzt zu den anderen Völkern. 47. Denn der Herr hat uns gesagt, ich habe dich zum Licht für die anderen Völker gemacht. Du sollst die Rettung bis zum Ende der Welt bringen. 48. Die anderen Völker hörten das und freuten sich. Sie lobten Gottes Wort und glaubten an Jesus. Gott hatte sie für das ewige Leben bestimmt. 49. Die Nachricht über den Herrn verbreitete sich im ganzen Land. 50. Aber die Juden stachelten die wichtigen Frauen, die an Gott glaubten, und die wichtigsten Männer der Stadt auf. Sie sorgten dafür, dass Paulus und Barnabas verfolgt wurden. Sie vertrieben sie aus ihrem Gebiet. 51. Paulus und Barnabas schüttelten den Staub von ihren Füßen und gingen nach Ikonium. 52. Die Jünger waren voller Freude und des Heiligen Geistes,